Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Zu dem Thema, glaube ich, kann jeder von uns etwas sagen. Jeder von uns kennt das Gefühl, am Morgen aufzuwachen und zu denken, wäre diese Nacht bloß nicht geschehen. Jeder von uns kennt das Gefühl kurz danach, dass man sich am liebsten in Luft auflösen würde, weil es so unangenehm war, so eklig war, einfach nicht gut war. Unser Thema heute Nacht im 1 Live Talk Radio bei Domian, schlechter Sex. Erzählt mir von eurem schlechtesten Sex, den ihr bisher erlebt habt. Schlechter Sex, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Mirjana ist die erste Anruferin heute Nacht. Ja, hallo. 17 Jahre erst alt. Ja. Und du musst uns schon von schlechtem Sex erzählen. Ja. Du Arme. Ich habe nicht nur schlechten Sex erlebt, aber auch halt. Und zwar war ich in einer Beziehung. Ja. Und mein damaliger Ex-Freund hat halt Drogen konsumiert. Mhm. Und halt immer, wenn es dazu kam, dass er halt Drogen genommen hat und ich bei ihm übernachtet habe, weiß ich nicht, ist halt an dem Abend nicht großartig was gelaufen. Was für Drogen hat er denn genommen? Gras und Peace. Also eher die harmlose Schiene, aber Droge ist halt Droge. Wird man nicht nach Gras sehr geil? Hab ich mir sagen lassen, ich weiß es nicht. Nee, er ist eigentlich eher immer eingeschlafen. Ah ja. Ja, halt abends eingeschlafen und es ist halt... Und du armes Ding lagst dann daneben, wolltest ein bisschen mehr als kuscheln und er schnarchte. Ganz genau. Wie oft ist das vorgekommen? Eigentlich... jedes Mal, wenn ich so da war. Wie bitte? Ja. Wie lange warst du mit dem zusammen? Es war nicht sehr lang, es waren 3 Monate. Da gehe ich dann recht in der Annahme, dass ihr in diesen 3 Monaten kein Mal guten Sex hattet? Also guter Sex war nur dann, wenn die Drogen ganz aus dem Spiel waren, aber das kam halt nicht sehr oft vor. Ja, also die Drogen haben den Sex kaputt gemacht? Ganz genau. Hast du ihm das mal gesagt und hast dich beschwert? Ja, sicher habe ich ihm das gesagt, nur möchte man dann halt davon nichts wissen, weil die Drogen in dem Augenblick halt seine Freunde waren. Aber wieso nimmt oder nahm dieser junge Mann denn Drogen, wenn er Besuch von einem so netten Mädchen bekam? Ja, da frage ich mich heute immer noch nach. Nein, weiß ich nicht. Da stecken auch ganz viele Probleme halt in seiner Familie mit drin. Und um halt einfach abzuschalten, dann diesen Ausweg in die Drogen. Also, schlechter Sex wegen Drogenkonsum. Genau. Das hat uns Mirjana zum Thema erzählt. Ja. Ich danke für den Anruf und hoffe, dass du demnächst Freunde findest und hast und Männer, die sich nicht in Joint vorher reinziehen. Ja, Jürgen, kann ich noch ganz schnell jemanden grüßen? Weil du so nett bist, sonst dürftest du das nicht. Dankeschön. Bitteschön. Und zwar meine Mom, ich hoffe, du guckst jetzt zu. Hallo Mom. Meine Lieblingsnachbarin Tanja und ihren Freund Thomas. So, jetzt reicht's aber. Nein, sonst ganz schnell. Die anderen langweilen sich zu Tode, Mirjana. Ganz, ganz schnell. Ja, ja, ganz schnell. Meine beste Freundin Petra, ich hab dich ganz doll lieb. Ja. Danke, Jürgen. Tschüss. Das interessiert immer nur die, die gegrüßt werden. Ne? Ihr anderen langweilt euch dann wirklich, wenn die Menschen andere Menschen grüßen wollen. Ich langweile mich dann im Fernsehen, im Radio auch immer. 0800 5678 111, das ist die heiße Nummer heute Nacht für schlechten Sex. Erzählt mir von euren schlechten Sexerlebnissen, von den Erlebnissen, die ihr am liebsten löschen möchtet aus eurem Leben. Wo ihr euch windet und schüttelt, wenn ihr daran denkt. Oder wenn ihr daran denkt, dass ihr dann nur noch sagt, wie konnte das passieren? Schlechter Sex. Doris, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo. Ja. Doris. Und zwar, ich habe ein Problem. Ich bin jetzt mit meinem Freund seit 1 Monat zusammen. Ja. Und also ich hatte anfangs den Anschein, dass er eigentlich so ganz normal ist, auch was so eben sexuell meine ich jetzt eben. Und es hat sich jetzt seit 2 Wochen schlagartig geändert. Also er steht jetzt mehr so auf Natursekt und Kaviar, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich rechne gerade so die Zeit und ihr seid seit 1 Monat zusammen erst. Und seit 2 Wochen weißt du das schon. Das heißt, 2 Wochen lief es relativ normal. Genau, also da habe ich es eigentlich gar nicht bemerkt. Und jetzt will, wir sagen es mal drastisch auf Deutsch, jetzt will der junge Mann dich anpinkeln und ankacken. Genau. Ehrlich? Ja. Er dich oder sollst du ihn? Ja, also beiderseits. Also er verlangt Dinge von mir, die ich dann absolut nicht tun kann. Mhm. Nur ist das nichts, worüber man so lockerflockig eigentlich reden kann. Das ist schon eine harte Geschichte. Ja, das stimmt. Ja? Also ich muss auch sagen, es fällt mir schon schwer, darüber so offen eben jetzt hier zu reden. Ja. Wie hast du denn auf ihn reagiert, als er dir das zum ersten Mal so signalisiert hat, dass er das gerne möchte? Ja, also ich war natürlich total geschockt. Hat er es gesagt? Hat er es gesagt oder hat er es einfach gemacht mit dir? Ja, er hat es einfach gemacht. Was hat er gemacht? Ja, also er hat sich in die Badewanne gelegt und ja, dann hat er eben von mir verlangt, dass ich ihn anpinkel. Mhm. Was hast du gesagt, gemacht? Ja, ich habe in dem Moment, war ich völlig vor den Kopf gestoßen einfach. Ich konnte es absolut nicht. Er hat es dann auch gemerkt und er ist dann richtig grob geworden. Er ist dann richtig ausgeartet. Also. Was heißt denn das ausgeartet? Hat er dich beschimpft oder? Nee, das hat er nicht, aber. Ja, er hat mich halt geschüttelt und hat mich gefragt, wieso ich es nicht möchte. Mhm. Und ich habe ihm dann daraufhin schon erklärt, dass es halt für mich etwas ganz Neues jetzt wäre und dass ich damit halt keine Erfahrung habe. Und es hat ihm dann halt nicht gepasst. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, also anfangs hatten wir doch ziemlich oft Sex, wenn ich mal so sagen kann. Es war dann doch dreimal täglich manchmal sogar. Mhm. Und jetzt ist es halt zweimal die Woche, wenn ich, ja. So. Ja, wie sieht denn der Sex jetzt aus? Machst du das ein bisschen mit, was er verlangt? Also, ich wehre mich eigentlich schon dagegen. Was heißt denn eigentlich? Ich bin eigentlich nicht auf dieser Wellenlänge, ne? Aber machst du es denn noch ein bisschen? Eigentlich nee, also jetzt in letzter Zeit überhaupt nicht mehr. Anfangs habe ich es doch versucht, aber... Was hast du versucht? Ihm zuliebe habe ich es halt gemacht. Du hast ihn angepinkelt? Ja. Das andere auch noch? Nee, das konnte ich, also das konnte ich überhaupt das nicht. Mhm. Jetzt machst du es aber nicht mehr und ihr habt wieder euren relativ normalen Sex. Es ist so, er ist halt absolut nicht damit zufrieden, das ist das Problem. Und ich meine, er ist doch ein ganz netter Kerl und es wäre halt doch ziemlich schade, wenn das jetzt in die Brüche gehen würde. Du hast gerade gesagt, dass er es von beiden Seiten am liebsten hätte. Aber er geht nicht so weit, dass er dich dann, ohne dass du es möchtest, dass er dich anpinkelt. Nee, das macht er dann nicht. Mhm. Anfangs hat er es gemacht, ja. Mhm. Aber er hat dann halt bemerkt, dass ich es nicht möchte und dann hat er es gelassen. Aber ich merke jetzt halt doch, dass es so nicht weitergehen kann. Also im Klartext, ihr habt im Moment schlechten Sex, weil du das nicht so mitmachen kannst, wie er es gerne möchte. Genau. Und er nimmt auf dich... offensichtlich keine richtige Rücksicht. Genau so ist es. Also Doris, ich kann dir dann nur sagen, ich kann dir da nicht viel Hoffnung machen, glaube ich. Wenn Leute sexuell so anders gestrickt sind, und er scheint ja sehr extrem so gestrickt zu sein, wenn er dir da so einen Druck macht, du kannst das nicht aus dir heraus verlangen, glaube ich nicht. Nee, das stimmt, ja. Also irgendwo sind Grenzen. Mit dem Pinkeln vielleicht noch, ne? Kann man vielleicht sich, aber das andere ist einfach, wenn man das nicht mag, mag man das nicht und das darf man auch von keinem verlangen. Ja, ich bin halt jetzt schon am Überlegen, ob ich das Ganze beenden möchte oder ob ich da einfach nochmal mit ihm darüber reden soll. Ja, ich würde es genauso machen, red nochmal mit ihm und ich habe so den Eindruck, wie du das jetzt geschildert hast, dass ihm das so wichtig ist, dass ihm das wichtiger ist als die Liebe an sich zu dir. Ne, man könnte ja auch so sagen, dass der dich so sehr liebt, dass er einfach darauf Rücksicht nimmt und seine Sexualität etwas zurücknimmt. Das wäre ja okay, das kann man ja machen. Man muss ja nicht immer alles ausleben, wenn man jemanden sehr liebt. Aber das klingt nicht so. Das klingt ja so, als würde er sein Ding da durchziehen wollen. Ne? Ja, so kommt es mir jetzt auch vor, das muss ich schon sagen. Mhm. Also rede mit dem. Wenn er nicht zurückschreckt und nicht zurückstecken möchte, ja, doch. Dann... ist das eben keine Beziehung zwischen euch beiden. Du kannst nicht etwas machen, was du nicht willst. Dann wirst du sturzunglücklich bei. Ja, das stimmt. Liebe Doris, in diesem Sinne, alles Gute. Ja, danke. Domian, kann ich vielleicht noch ganz kurz jemanden grüßen und Sohn, seine Clique? Jetzt habe ich aber alles angefangen. Ich muss jetzt ganz streng sein, liebe Doris. Das darf ich nicht. Nein, bitte nicht. Sonst haben wir eine riesen Grußsendung und niemand will uns mehr gucken und hören. Okay. Tschüss. Okay, danke, ciao. Ihr Lieben, bitte nicht mehr grüßen. Bitte nicht mehr. Ich mache immer ab und zu mal eine Ausnahme. Das ist ungerecht, ich weiß, aber die Welt ist halt manchmal ungerecht. André, 18 Jahre alt. Herzlich willkommen. Ja, hallo Domian. André, schlechter Sex ist unser Thema. Ja, hab ich auch. Hast du auch? Ja, hab ich auch. Warum? Erzähl. Ich wollte erst mal was sagen. Na. Dass ich deine Sendung ganz toll finde. Danke. Und dass hoffentlich die weiter so läuft. Das hoffen wir auch, ja. Also, erzähl uns von deinem schlechten Sex. Ja, also ich bin vor einem halben Jahr mit meiner Freundin zusammengekommen. Ja. Erstmal haben wir nach 3 Monaten zusammen geschlafen, das war schon echt beschissen. Warum? Weil das so ein Kuschelsex war und ich eigentlich nicht so darauf abfahre. Naja, das erste Mal muss ja gleich nicht die Balken krachen, oder wie? Ja, wir haben ja danach noch mehrere Male versucht, miteinander zu schlafen. Mhm. Nur das hat halt nicht so geklappt. Mhm. Weil ich stehe halt mehr auf Telefonsex, habe ich gemerkt. Dann ruf deine Freundin doch einfach mal an. Ja, klar, aber ich stehe mehr auf das Dominante. Also, jetzt mal ehrlich, wieso klappt das nicht zwischen euch beiden? Ja, weil ich habe mit ihr das Thema mal angeschnitten. Mhm. Ja, und halt, sie macht das nicht mit. Das Dominante. Ja, was verlangst du denn von ihr? Was möchtest du, dass sie gerne macht? Ja, auch mal mit Worten. Also braucht ja nicht zu schlagen oder so. Ach so, du möchtest dominant behandelt werden. Das heißt, die Frau soll dich beschimpfen. Ja, beschimpfen. Also zum Beispiel. Telefonsex. Ja. Also ich bezahle 300 bis 400 Mark im Monat dafür. Mhm. Und ich bin auch Schüler im Moment. Mhm. Du machst Telefonsex mit dominanten Frauen. Ja. Die dich am Telefon dann fertig machen. Erniedrigen, ja. Erniedrigen, genau. Mhm. Weiß deine Freundin das, dass du das machst? Nee, weiß sie nicht. Und du gibst so viel Geld im Monat dafür aus? Ja. Hast du da so, rufst du immer dieselben an oder geht das über solche Hotlines? Über solche Hotlines. Mhm. Ich sag dann, was ich will. Mhm. Das heißt, du hast keinerlei sexuelle Befriedigung mit deiner Freundin? Nee, hab ich nicht. Ihr schlaft zwar miteinander, aber das bringt dir gar nichts? Ja. Du kriegst zwar einen hoch und es funktioniert auch, aber letztendlich kannst du es... Ja, ich muss dir vorne einen Porno reinziehen. Du musst dir vorher einen Porno reinziehen? Ja, sonst klappt da gar nichts. Dann so ein Hardcore-Porno, womöglich. Ja. Mhm. Oh, das klingt aber nicht gut. Warum bist du mit der Frau zusammen überhaupt? Ja, weil ich sie liebe. Mhm. Also, die macht das zwar nicht mit, aber ich liebe sie trotzdem. Mhm. Hast du ihr das denn schon mal richtig nahe gebracht, wie du es gerne hättest? Oder traust du dich, das gar nicht so ganz klar zu sagen? Ja, ich traue mich, das nicht so ganz klar zu sagen. Wie weit hast du es ihr denn schon vermittelt? Ja, ich habe ihr das Thema mal angeschnitten. Mhm. Und habe dann gesagt, also habe sie gefragt, was sie davon hält. Und dann meinte, das wäre absolut nichts für sie. Mhm. Ja, und dann habe ich das Thema auch halt gelassen. Wie geht das denn mit dem Porno? Das kriegt sie doch mit, wenn du vorher dir ein Porno da reinziehst. Ja, okay, sie ist ja nicht dann dabei. Ich meine, ich kann mein Zimmer ja auch abschließen. Aha. Also, du ziehst ja vor dem Porno ein und gehst dann zu ihr, oder was? Ja. Wohnt ihr denn zusammen? Nee, ich wohne noch zu Hause. Ja. Und sie am Wochenende jetzt bei mir schläft, oder? Verstehe ich trotzdem nicht. Dann gehst du erst in dein Zimmer, ziehst dir ein Porno rein, die Arme muss dann im Wohnzimmer sitzen bleiben, so lange, oder wie? Im Schlafzimmer? Oder ja, wie? Nein, nicht im Schlafzimmer. Also meine Mutter ist dann, wenn die meistens, dann ist meine Mutter noch da und ich weiß dann, wenn die weggehen. Mhm. Ja, und dann kurz davor zieh ich mit dem Porno rein. Und deine Freundin ist dann wo in dem Moment? Die ist dann bei meiner Mutter im Wohnzimmer. Ach so. Also alles ziemlich genau arrangiert. Ja. André, ich glaube, der einzige Weg besteht auch in diesem Fall nur darin, dass du sie ganz knallhart damit konfrontierst, auf was du stehst und was du unbedingt haben möchtest. Ich will jetzt nicht, dass sie mich schlagen tut oder so. Nee, ist klar. Also nur mal so mit Worten. Ja, oder so. Ich meine, das ist ja vielleicht kann sie es ja doch, wenn du ihr das richtig, richtig sagst. Den Versuch würde ich auf jeden Fall unternehmen. Aber du musst ihr auch ein bisschen entgegenkommen. Und so funktioniert, wenn du die Frau wirklich liebst, ne? Hast du mir das ja gerade gesagt. Ja, hab ich. Dann kann man auch nicht nur sein eigenes Ding durchziehen. Dann versuchst du ihr ein bisschen entgegenzukommen. Vielleicht kann sie dir ja auch ein bisschen entgegenkommen. Und vielleicht habt ihr dann irgendeinen mittleren Weg, der euch für euch beide schön ist und der eurer Liebe dann auch dient. Also du musst erstmal reden mit der Frau. Und dann musst du auch mal ein bisschen vielleicht von deinen Ansprüchen ein bisschen runterkommen. Ja, vielleicht habe ich meine Ansprüche auch ein bisschen zu hoch gestellt. Ja, du bist ja völlig jack. Ich merke ja schon, du hast dich vielleicht auch so sehr reingesteigert. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, egal. Also erster Schritt jetzt mit deiner Freundin richtig Klartext reden. Und ein bisschen beschimpfen wirst du dich ja vielleicht können, wenn sie dich auch sehr gerne hat. Wenn sie weiß, dass dir das gut gefällt. Ihr müsst beide ein bisschen über euren Schatten springen und dann könnte es vielleicht funktionieren. Hm? Okay, ich rede mal mit ihr. Ja, André, alles Gute. Viel Erfolg. Okay, danke. Tschüss. Tschö. Tina, 40 Jahre, schlechter Sex. Ich grüße dich. Hi. Ja. Ja. Was hast du mir zu erzählen? Ja, zu deinem Thema. Ja, genau. So hatte ich das bis vor 14 Jahren. Bis vor 14 Jahren hat sie schlechten Sex. Ja, also sagen wir mal von 11 bis 26, 27 war das alles nicht so. Ja, was... Habe ich alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. Weißt du, wie ich meine so... Nee, weiß ich nicht. Was hast du alles ausprobiert? Ja, alle Arten von Sex, die es so gibt. So. Mhm. Ja, die man so machen kann. Und das war alles schlecht? Ja, es war alles nicht so. Was war denn das? Das habe ich aber in dem Moment, in der Zeit gar nicht, das war mir gar nicht bewusst, dass das nicht so gut war. Mhm. Was war denn in der Zeit, wenn du so vieles ausprobiert hast, das Unangenehmste für dich, das Schlechteste? Nee, das hat mich gar nicht, es war weder unangenehm noch angenehm. Das ist gar nicht so an mich rangekommen. Mhm. Was trotzdem natürlich dann auch wieder letztendlich unangenehm ist, ne? wenn der Sex einen überhaupt nicht berührt. Ja, es ist halt immer sehr weit gegangen, es war eine wilde Zeit. Und wie erklärst du dir das denn, dass du so viel Sex gemacht hast in allen Varianten, so stelle ich mir das jetzt vor, ja, und es trotzdem nicht gefunkt hat? Nicht ich weiß nicht, vielleicht war das nicht der richtige Mann in jeder Situation, ne? Erzähl uns doch dennoch trotzdem, was du alles gemacht hast. Hast du Gruppensex gemacht? Hast du Sadomaso gemacht? Oder? Ja, genau, ja. Was noch? Ja, ich war schon mit einem Transvestiten und seinem Typ zusammen im Bett. Mhm. Ich war schon mit zwei schwulen Männern im Bett. Mhm. Ja, mit einer Frau auch? Ja, klar, auch. Klar. Ein Mann, eine Frau, hatte schon solche Beziehungen und all solche Sachen. Ja. Aber es war alles nicht so, wie ich das so gerne gehabt hätte. Ja, also eine ganze lange Zeit, 15 Jahre schlechten Sex oder belanglosen Sex, ne? Dinge, die dich nicht richtig wirklich berührt haben. Und dann im Alter von 26 Jahren, das ist zwar jetzt nicht unser Thema, der gute Sex, aber du hast uns jetzt auf die Folter gespannt, ist ja wohl irgendwas Bombastisches passiert. Ja, da habe ich dann einen Mann kennengelernt, den ich dann auch nie mehr losgeworden bin. Mit dem du heute immer noch zusammen bist. Genau. Und da tanzt die Luzi, wenn du mit dem zusammen bist. Was macht er denn besser als all die anderen? Ja, ich weiß es nicht. Das ist schwer zu erklären. Er denkt erst an mich erstmal. Ja, das ist immer schön, wenn... Und dann nochmal ich. Und dann erst später. Ja. Ja, also... Also Tina hat so lange schlechten Sex gehabt und ist belohnt worden jetzt mit einem wunderbaren Mann. Und genießt das hier schon so seit so vielen Jahren. Ja, ich genieße das. Das stimmt. Kann ja allen anderen nur Mut machen. Vielleicht kommt dann ja doch noch der Richtige oder die Richtige. Ja, nee, man muss nicht suchen. Nein, das kommt. Entweder passiert es oder es passiert nicht. Ich hatte das auch nicht geplant. Ja. Es ist einfach so passiert. Schön, dass das Schicksal dir so wohl gesonnen war und ist, Tina. Auf dass es so bleibt, alles Gute. Ja. Tschüss, alles Tina. Alles klar. Tschüss. Martin, 26 Jahre alt. Hi. Ja, hi Domian. Ja. Ja, also ich auch zum Thema schlechter Sex. Seit circa 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Du bist 26 und seit 5 Jahren schlechten Sex. Richtig, ja, genau. Also seit dem 21. Lebensjahr. Warum? Was denn los? Also ich bin mit einer Frau zusammen, ja, die ich auch dieses Jahr noch heiraten werde. Das ist das Problem. Ja? Ja, und ich habe mit ihr überhaupt keinen Sex mehr. Mit der bist du seit 5 Jahren zusammen? Richtig, genau. Die willst du heiraten? Ja. Und mit der hast du überhaupt keinen Sex mehr? Ja, weil ich lieb sie total. Hm. Aber ich habe halt irgendwie seit zwei Jahren habe ich überhaupt keinen Sex mehr mit ihr. Und ich hole mir halt meinen Sex, den hole ich mal bei anderen Frauen. Mhm. Ja, passiert bei euch zu Hause absolut null, wenn ihr zusammen... Wohnt ihr zusammen? Ja, wir wohnen zusammen seit 2 Jahren. Mhm. Genau, richtig. Und seit diesen 2 Jahren passiert gar nichts mehr bei euch zu Hause? Es passiert überhaupt nichts mehr, Domian. Also wir liegen zusammen im Bett und wenn ich sie anfange zu streicheln, also ich bin dann wirklich ganz fertig, ich habe ihr nie was getan oder so... Mhm. Und dann kommt halt direkt dieses, ach, lass das Martin und ich will das nicht, ich habe Angst und ich weiß. Also sie will nicht, du willst schon wollen. Ja, ich will auf jeden Fall, ich will immer, das ist das Problem, glaube ich auch. Und sie unternimmt überhaupt keine Anstalten, irgendwie ein bisschen dir irgendwas Nettes zu machen? Nee, gar nicht, also gar nicht. Also sie befriedigt mich ab und zu mal. Ach, das macht sie doch. Also sie befriedigt mich oral oder so. Ja, nur immerhin, ne? Ja, klar. Ja, immerhin. Also du sagst gar keinen Sex, also wenn sie dich gerade befriedigt. Domian, ist das denn Sex? Also ich meine... Wenn das gut gemacht wird, kann das verdammt guter Sex sein, ja. Ja, es ist wenn sie guter dabei, Sex, aber... Ja, die Frage ist natürlich, ob sie auch richtig Spaß dabei hat. Also ich will halt den Sex haben, also ein Sex zwischen Mann und Frau ist halt für mich halt Sex und das muss halt irgendwie miteinander geschehen und nicht irgendwie, dass das einer einem was gibt und weiß ich nicht, also es ist nicht so doll, finde ich. So, jetzt, wenn sie sich dann mit dir beschäftigt und sie dich oral befriedigt, das heißt, du bist dann ja noch, kommst dann ja auch in Fahrt. Und wenn du dann an sie ran willst, das wehrt sie ab? Genau, das hat sie auch nicht mehr. Kriegt sie Angst, sie kriegt auf jeden Fall Angst und will dann gar nicht mehr. Das hört sich eigentlich auch so an, als würde sie dir das mal ab und zu zum Gefallen tun. Richtig, genau. Ja, das ist natürlich kein toller Sex. Das ist schon klar. Das ist so eine, die Mitleidsnummer oder. Ja, genau. So, und du holst dir das woanders? Wo? Bei Prostituierten. Wie oft? So ein, zwei Mal im Monat. Weiß deine Freundin? Nein, Frauen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und lebst du mit Prostituierten einen, was man so relativ normalen Sex nennt? Oder hast du, bist du auch irgendwie außergewöhnlich drauf? Naja, also ich erlebe schon den Sex mit denen, also dass sie mich befriedigen, die Prostituierten, aber dass sie halt analen Sex mit mir machen. Wie machen die das? Also bei mir, die stecken mir halt einen Dildo unten rein. Also du bist dann auch schon eher ein bisschen ungewöhnlich drauf, ne? Richtig, genau, denke ich auch. Jetzt wirst du diese Frau heiraten. Wie erklärst du dir das denn, dass bei euch nichts mehr läuft, oder, beziehungsweise dass sie das nicht mehr will? Ich weiß nicht, Domian. Ich weiß wirklich nicht. Also es gibt in Münstern Sexualtherapeuten, den wir auch aufsuchen wollen, wo wir halt irgendwie weiterkommen wollen, dass wieder was läuft zwischen uns beiden, aber ich habe da halt... Ist deine Freundin dann körperlich und seelisch völlig okay und gesund? Nee, seelisch, sie hat Bulimie. Sie hat Bulimie? Ja, klar. Oh ja, das ist natürlich oft so, dass die Leute wirklich keine Lust auf Sex haben. Ja, richtig. Seit wann hat sie das? Seit ungefähr einem Jahr. Ist sie da in therapeutischer Behandlung? Ja, im Moment wohl, ja. Sie war in Essen, zeitlang in der Klinik und ist jetzt in ambulanter Therapie. Ja. Siehst du da einen Zusammenhang, dass es seitdem noch rapider bergab gegangen ist? Ich habe immer versucht, dass das daran liegt, dass irgendwie ihr Ex von ihr was angetan hat oder so, dass er irgendwie missbraucht hat oder so. Ich glaube, da war irgendwie nie was, ne? Und die ersten Jahre ist es relativ gut gelaufen, sagst du? Also es war wunderbar. Es war wunderbar. Die ersten zwei, drei Jahre, es war also perfekt, wir hatten super Sex. Und du sagst, dass du diese Frau trotz dieser Schwierigkeiten, die da im Moment bestehen, sehr liebst. Ja, auf jeden Fall, total, ja. Und du nur wegen des mangelnden Sex sie auf keinen Fall verlassen möchtest? Nein. Nee, auf keinen Fall, deswegen nicht. Nee. Ich meine, ihr habt ja das Richtige schon eingeleitet, wenn du sagst, dass ihr da zu einem Sexualtherapeuten gehen wollt, ja. Ist das mit Sicherheit der richtige Weg, das zu machen. Und ja, ich glaube, ich auch, weil wir wollen unsere Beziehung auf jeden Fall aufrechterhalten. Und das, was ich halt im Moment mache mit den Prostituierten, das muss auf jeden Fall aufhören, das will ich auch nicht mehr, ne? Und ich habe sehr oft gehört und sehr oft auch gelesen, dass es diesen Zusammenhang zwischen Essstörungen und weniger Lust an Sexualität gibt. Sodass da sicherlich auch ein Zusammenhang besteht. Das wusste ich zum Beispiel nicht, ne? Dich plagt doch dann wahrscheinlich ein mega schlechtes Gewissen, wenn du deine Frau, Freundin so liebst und immer zu einer Prostituierten gehst. Ja, weil ich, weißt du, andererseits, ich will mein Bedürfnis ja auch befriedigen. Ich habe ja auch ein Bedürfnis. Ich will das auch befriedigen und such mir das halt irgendwo anders, weil ich was eh nicht finden kann, ne? Das ist eine Erklärung, aber noch nicht die Antwort auf meine Frage. Hast du ein schlechtes Gewissen? Ja, doch, ziemlich, ja. Meinst du, sie ahnt das irgendwie? Nee, auf keinen Fall. Aber wenn man 5 Jahre so eng zusammen ist, kennt man sich sehr gut. Meinst du nicht, dass sie denkt, der holt sich, der macht ihn irgendwie? Nee. Sie ahnt es nicht, auf keinen Fall. Das weiß ich ganz genau. Ich habe sie auch schon oft darauf angesprochen oder so, dass wenn, was denn wäre, wenn ich mir es irgendwo anders holen würde und sie sagt immer so, nee, das würde sie nicht machen und so. Hat denn deine Freundin früher, als es zwischen euch beiden gut lief, auch solche Praktiken durchgezogen, wie du das jetzt bei den Prostituierten bezahlst? Auch, ja, aber sie wollte sie nicht mehr, genau. Also Martin, ich finde das klasse, wenn du sagst, ich liebe die Frau so sehr, ich bleib dabei, auch wenn der Sex nicht so funktioniert. Gerne, also ich finde es gut. Ich finde es auch scheiße, untreu zu sein, aber andererseits, ich habe auch Bedürfnisse. Ja, dann zieht mal diese Sache durch mit der Sexualtherapie. Ja. Vielleicht kriegt das in den Griff und vielleicht kriegt sie es auch in den Griff, indem sie das kombiniert auch mit einer Therapie, was die Bulimie betrifft. Genau. Alles Gute. Danke dir. Lieber Martin, tschüss. Schönen Gruß an Steffi. Ja, Steffi. Ciao. Tschüss. Doch wieder ein Gruß durchgeflutscht, ihr Schlingel. Dana, 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Dana. Dana, geh bitte ganz nah ans Telefon. Ja, ich bin ganz nah am Telefon. So, Dana hat eine ganz zarte Stimme. Ja? Ja, ihr ist es gut, ja. Okay. Schlechter Sex heißt das Thema. Ja, ich bin jetzt 2,5 Jahre mit meinem Freund zusammen. Und ich habe noch nie mit ihm einen Orgasmus gehabt. Also ich selber habe nie einen Orgasmus gehabt. Mein Freund hat wohl Orgasmus, also und ich habe auch mit ihm mal drüber gesprochen, wo wir ein halbes Jahr zusammen waren. Und ja, und dann war mir das nicht zu doof, darüber mit ihm zu sprechen. Und es war dir zu doof, mit ihm darüber zu sprechen? Ja, weil er sich eh keine Mühe gibt. Mhm. er sieht einfach nur, sich Hauptsache selbst. Er bekommt einen Orgasmus und mit mir ist es ihm eigentlich egal. Wie stelle ich mir das vor? Also diese schnelle Haruk-Nummer, er kommt und das war's dann? Nein, er steht schon noch da drauf, wenn ich mir Zeit lasse. Und er muss auf jeden Fall so oft, wie es geht, kommen. Ja. Er küsst mich zwar auch oral, aber das macht mich alles nicht an und ich bin deswegen auch schon mal fremdgegangen. Bist du? Ja. Und hast du beim Fremdgehen einen Orgasmus gehabt? Ich war auf jeden Fall erregter als wie bei ihm, das auf jeden Fall. Woran liegt das, dass du bei deinem Freund nicht so erregt bist? Liegt es daran, dass du ihn nicht so attraktiv findest? Oder liegt es daran, dass er sich nicht dir gemäß verhält? Oh, ich weiß das eigentlich nicht so. Schlecht zu sagen, ich weiß nicht, also... Also könntest du, anders gefragt, könntest du dir vorstellen, durchaus sehr erregt zu sein bei ihm, wenn er sich mehr um dich kümmern würde, bei den sexuellen Spielen? Ja, doch, könnte das ich. Er müsste mich einfach mehr erregen. Er erregt mich nicht. Also das hast du einmal das ein bisschen angefangen zu besprechen mit ihm. Ja, einmal. Und wie hat er darauf reagiert? Ja, wie soll ich das sagen? Egal war ihm das. Es war ihm egal? Ja. Es war ihm egal. Wie oft schlaft ihr miteinander? Ja, einmal die Woche. Doch, ja. Kann auch zweimal die Woche sein. Und letztendlich macht es dir überhaupt keinen Spaß? Nee, jetzt so seit einem Jahr ist es ganz schlimm. Du denkst immer, hoffentlich habe ich es gleich hinter mir. Ja. Das geht so nicht weiter, Dana. Das geht definitiv nicht so weiter. Du musst dem Burschen, ist er so alt wie du? Nein, er ist 25. 25 sogar schon. Du musst dem absolut klar machen, dass du so keinen Bock auf Sex hast. Und er hat sich verdammt nochmal anzustrengen, dass du auch deinen Spaß dabei hast. Was für ein Affront, was für eine Niederlage, wenn man von der Freundin erzählt bekommt, ich bin 2,5 Jahre mit dir zusammen und ich habe noch keinen Orgasmus gehabt. Ja, was ist das für eine Flasche, dieser Junge? Ja, er hatte auch noch nicht so viele Freundinnen. Ist egal. Das entschuldigt das nicht. Wie egoistisch er ist. Ne? Es geht ihm ja nur um die Befriedigung seiner Lust. Und es geht ihm nicht darum, dass du auch Spaß hast. Letztendlich sollte es ihn sehr erregen, wenn du auch sehr erregt bist. Das ist der richtige Weg. Ne? Also hau wirklich volle Pulle auf den Tisch und sag so nicht mehr. Und wenn er sich nicht anstrengt, dann verweigere dich ganz einfach. Dann schlaf mit dem nicht mehr. Ich habe auch schon mal gedacht, weil ich habe Neurodermitis. Und manchmal, an manchen Tagen ist es wirklich schlimm. Ich habe wirklich schlimmen Ausschlag manchmal. Er sagt aber, es macht ihn nichts aus. Vielleicht denke ich, es macht ihn doch vielleicht was aus, wenn er das dann meine Arme sieht. Und ich habe das auch manchmal im Dekolleté. Ja, dann rät dir da nichts ein. Daran darf das nicht liegen. Und wenn es daran läge, wäre es nicht der richtige Mann für dich. Ein Mann oder ein Junge, der dich wirklich lieb hat, dem ist das wirklich egal, ob du den Hautausschlag hast oder nicht. Das ist keine Entschuldigung für sein Verhalten. Ich habe wirklich eher den Eindruck, dass das wirklich so ein Ego-Typ ist, der seinen Sex da haben möchte und dem es Schnuppe ist, wie du dich dabei fühlst. Ja, also ich spiele ihn auch immer den Orgasmus vor. Er denkt ja auch schon jetzt seit 1,5 Jahren, er befriedigt mich. Warum spielst du dem das denn vor, Mensch? Ja, weil ich denke, dass er dann doch beruhigter ist oder so. Der soll überhaupt nicht beruhigt sein. Der soll ein schlechtes Gewissen hinterher haben. Der soll sich scheiße fühlen, genauso wie du dich scheiße fühlst nach dem Sex. Du brauchst dich doch selbst nicht so zu erniedrigen, dass du dem was vorspielst. Dana, ab heute wird nichts mehr vorgespielt. Das vereinbaren wir beide jetzt miteinander, klar? Ja. Das ist der erste Schritt, nichts mehr vorspielen. Ja. Der zweite Schritt ist ihm sofort zu sagen, dass du vollkommen unglücklich bist mit eurem Sex. Vielleicht fällt er ja auch aus allen Wolken. Ja, aus allen Wolken wird er nicht fallen, wenn du das schon mal so angedeutet hast. Ja, wird doch eigentlich schon ziemlich ungehaut sein, wenn ich sage, oh, ich habe schon seit 1,5 Jahren seit 2,5 Jahren kann. Also wenn ich das jetzt so ein bisschen höre, muss ich dich auch noch beschimpfen. Du bist auch ein bisschen selbst schuld dran. Diese Vorspielerei ist einfach völlig bescheuert und nicht in Ordnung. Da tust du ihm nichts Gutes und dir auch nichts Gutes. Du belügst ihn und du hast nichts davon. Ja. Ne? Ja, gut. Also vielleicht habt ihr ja doch noch eine Chance, zueinander zu finden, aber das geht nur auf der Ebene der ganz rigorosen Ehrlichkeit. Ja, da muss ich das wohl mal versuchen. Das musst du wohl mal versuchen, ja. Ja. Und da wünsche ich dir viel Erfolg und viel Glück. Ja, danke. Tschüss, Dana. Und dann möchte ich noch sagen, deine Sendung finde ich wirklich super. Ich gucke die fast jeden Abend. Hey, danke. Und du bist auch ein total netter Typ. Super, ich danke für das nette Kompliment. Bitteschön. Tschüss, Dana. Tschüss. Tschüss. 1.30 Uhr und 30 Sekunden auf die Sekunde und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 55 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Unser Thema heute Nacht: schlechter Sex. Erzählt mir von eurem schlechtesten Sex, den ihr bisher in eurem Leben hattet. Vielleicht ein ganz übler One-Night-Stand oder eine ganz schreckliche Überraschung im Bett. Ihr habt dann plötzlich jemanden nackt gesehen und das war anstelle einer Frau, vielleicht ein Mann, kann ja sein. Oder ihr habt vielleicht im Suff irgendwas gemacht und wacht morgens auf. Dieses Gefühl kennen ja auch viele Leute von uns. Und man atmet üblen Atem von einem Menschen ein, den man überhaupt nicht kennt und den man schrecklich und ekelhaft findet. Und denkt, was habe ich da angestellt? Und die Erinnerungen kommen so allmählich wieder hoch. Und man möchte sich eigentlich übergeben. Aber man hat es halt gemacht. Und ohne zu frühstücken sucht man das Weite. Also, schlechter Sex. Ich bin sicher, dass ihr ganz viele Sachen da schon erlebt habt. 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer, gebührenfrei. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Ralf ist jetzt dran und er ist 23 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Was ist dir denn Übles passiert? Ja, mir ist eigentlich ganz Übles passiert und zwar eigentlich das, was du auch gerade schon angesprochen hattest. Mhm. Und zwar ein schlechter One-Night-Stand und das auch noch im Suff. Ey, ja, ja, das sind die schlimmsten Dinge. Ja, das sind die allerschlimmsten. Erzähl mal, wie ist das? Mit dem kleinen Unterschied, dass ich noch drüber lachen kann. Ja. Und zwar war es folgendermaßen, das war vor etwa 2 Jahren. Mhm. Da hatte eine gute Arbeitskollegin halt eine große Feier organisiert. Mhm. Und eine ebenfalls gute Freundin war halt auch auf dieser Feier oder sehr, sehr großen Feier halt anwesend. Und es war halt so, dass ich also schon seit längerem wusste, dass auch gerade eben diese Frau, doch Interesse an mir hatte. Mhm. Und wie es halt so kommen musste, man war dann halt auf der Tanzfläche, man tanzte ein wenig und man trank dann doch einigermaßen viel Alkohol dazu. Mhm. Ja, und irgendwann war mir das dann auch zu warm. Ich verzog mich dann also mehr in den Garten und da kam auch halt diese holde Weiblichkeit mir hinterhergestürmt. Mhm. Und es sah dann halt so aus, wir unterhielten uns halt ganz normal, saßen dann halt auf der Hollywood-Schaukel und ein Wort gab dann das andere. Also ich denke mal, das war auch eine total stumpfsinnige Unterhaltung, weil wir wussten dann irgendwo doch beide, worum es dann im Endeffekt ging. Und war es dann halt so, dass sie dann halt im Endeffekt über mich herfiel. Auf der Hollywood-Schaukel? Auf der Hollywood-Schaukel. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wo es genau geendet hat. Wie gesagt, wir hatten also doch schon einigen Alkohol-Intus. Und es war sonst niemand im Garten? Es war sonst niemand da. Also die anderen waren wunderbar beschäftigt auf dieser Party. Mhm. Und es waren halt nur wir beide draußen. Was ist denn dann genau passiert auf der Hollywood-Schaukel? Ja, wie gesagt, wir hatten uns halt erst ganz normal unterhalten. und es sah dann halt so aus, ja, wie gesagt, es war halt eine ganz dumme Unterhaltung dann. Ja, ich meine, in Sachen Sex, was ist da passiert? Ja, da ist dann passiert, dass sie mir halt erst so ganz normal das Bein gestreichelt hat, mhm, und sie mir dann halt auch dementsprechend immer näher kam. Mhm. Und also ich hatte auch schon, muss ich ehrlich sagen, jetzt im Vorhinein gehört, so halt doch schon eine ziemliche ja, Rakete sein, wenn ich das mal, mhm, so ausdrücken darf. Und ich habe es dann halt auch... Ihr habt jetzt dann da miteinander gemacht auf der Hollywood-Schaukel. Das will ich doch nur wissen. Wir haben gemacht auf der Hollywood-Schaukel. Ist also auch wirklich zum Äußersten gekommen. Ja. Nur, ja, sie hatte halt ihren Spaß gehabt. Das war halt die Quintessenz und ich nicht. Wie? Das heißt, ja, also sie ist wohl gekommen und meiner einer ist dann halt leer ausgegangen. Ja, es war furchtbar. Also, wie gesagt... man hier hat sie dich... unbefriedigt auf der Hollywood-Schaukel schaukeln lassen und die ist wieder reingegangen, oder wie? Jürgen, so war's. Nein, das glaube ich nicht. Doch, so war's. So können Frauen sein. So, ne? Können Frauen sein. Ja. Also Frauen sind nur darauf aus, ihren eigenen Spaß haben zu können. Ja. Frauen sind scheidegesteuert. Ne? Ja, liebe Feministin, nicht schreiben. Ich mein's ja nicht so böse. Ihr seid ja wunderbar. Ja, nein, ich mein, wenn man, so sind Frauen wenn man, natürlich nicht. Wenn man uns das so vorwirft, ich denke mal, dann darf man das vielleicht... Ja, also es sind ja auch nicht alle so. Nein. Also, es war auch am Anfang war es ziemlich geil, ich muss auch zugeben. Bloß sie hat mich dann halt nicht normal geküsst oder was man halt dann unter einem normalen Zungenkuss versteht. Sondern? Sie hat mir da so regelrecht die Mandeln geleckt, dass ich fast erstickt wäre. Was ist denn das für ein Vibe gewesen? Sie war gierig, sie war gierig. So, dann wackelte die Tante wieder rein in zur Party. Richtig, du saßt mit entblößtem Unterleib auf der Hollywood-Schaukel. So war's. Und dann? Ja. Ja, was sollte ich sagen? Also sie amüsierte sich dann so langsam weiter wohl auf der Party. Und du? Ja, ich saß dann noch einige Zeit auf der Hollywood-Schaukel, bis dann irgendwann mal ein guter Freund nochmal nachgucken kam. Sehr schön. Und der fragte dann halt, was los gewesen wäre. Ich sagte ja, mir war nicht so gut. Ich hoffe, dass du inzwischen wieder die Hose angezogen hattest. Ja, also ja. Ich denke mal, so weit war ich dann doch schon. Du bist nicht mehr reingegangen auf das Fest? Ich war nur ganz kurz drin. Ich wollte dann halt demjenigen oder derjenigen, die halt die Fete veranstaltet, mhm, hat, nochmal auf Wiedersehen sagen. Mhm. Ich bin dann also auch relativ schnell gegangen. Mir war die ganze Sache du dann... Hast sie auch nicht mehr gesehen dann auf der Party? Auf der Party nicht mehr. Ich muss dazu sagen, dass es eigentlich eine relativ gute Bekannte aus dem Bekanntenkreis war. Und wie hat sich das so danach? Hast du sie überhaupt dann nochmal gesehen? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das und war ein ganz... immer, wenn du sie heute auf der Straße siehst, spuckst du vor ihr nieder und gehst weiter, oder wie? Ja, also anfangs war es ein relativ dummes Gefühl. Also ich habe sie auch am Morgen oder am Nachmittag danach also nochmal angerufen. Ja. Und hat dann halt direkt gefragt, also was da jetzt genau los gewesen ist. Ich meine, ich wusste es zwar als solches, aber ich wollte es halt auch nochmal von ihrer Seite hören. Und wie hat sie sich erklärt? Ja, sie hat dann halt gesagt, ich denke mal, so sagte sie, wir hatten unseren Spaß. Mhm. Aber dem ist nicht so weiter Beachtung zu schenken. So ungefähr war dann halt das Ganze. Vielleicht warst du ja so besoffen und weißt gar nicht mehr, ob du einen Orgasmus hattest. Nee, also ich denke mal, also wie gesagt, wir waren beide... Jürgen. Wir waren also beide angetrunken, ja, aber ich war nicht so neben der Kaffe, dass ich da also nicht mehr dergleichen wusste. Also ein böses Erlebnis mit einer Frau. Ganz böse, hat Ralf gehabt. Der ist ganz von einer böse Frau regelrecht ausgenutzt worden. Ja, so und ist fallen gelassen worden wie eine heiße Kartoffel. So sieht's aus, ja, ganz genau. Also ich hoffe, du bist auf der Hut demnächst. Ja, ich passe also schon ein bisschen besser auf. Ich suche mir die Frauen schon ein bisschen besser aus. Also nicht nur scheidegesteuerte Frauen. So muss das sein. Alles Gute, Ralf. Ja, jo. Tschüss. Tschüss. Eva, 22. Hallo? Ja, schönen guten Morgen. Morgen. Ja, ich habe auch eine Geschichte zum schlechten Sex. Ja. Das war mein erstes Mal. Genau. Die ersten Male sind ja oft schrecklich, ne? Ja, ich glaube, das ist soweit noch nicht ungewöhnlich. Ja. Wie war denn dein erstes Mal? Wann war es übrigens erst? Mit 17. Mit 17, mhm. Und warum war es so schlecht? Ja, wir kannten uns schon eine Weile. Mhm. Und dann habe ich bei ihm übernachtet. Und abends wäre da schon fast was passiert, ist aber nicht, weil ich habe gesagt, nur mit Kondom und das hat ihm dann nicht geschmeckt. Und dann haben wir dann die ganze Nacht da steif nebeneinander gelegen. Mhm. Und am nächsten Morgen hatte er sich das anscheinend überlegt und dann doch. Hatte er lieber mit Kondom als gar nicht, ne? Ja, anscheinend. Mhm. Und dann lief zwischendurch aber schon das Fernsehen, lief irgendein Radrennen, so halblaut im Hintergrund. Und dann kam es dann halt zu dem schönen ersten Mal. Und ich habe da relativ unbeteiligt etwas unter Schmerzen da gelegen. Du hast währenddessen Radrennen geguckt? Ja, genau. Naja, dann war das dann irgendwann vorbei und ich musste eigentlich nur noch aufs Klo und es tat eigentlich alles nur noch weh. Ja. Und ich kam zurück, das Radrennen lief immer noch. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, jetzt fährst du mal nach Hause. Ach so, direkt danach hat er noch gesagt, und wenn dir das jetzt zu schnell ging, bist du selber schuld. Ach du lieber Gott, was war das für ein unfreundlicher junger Mann? Ja, ich weiß auch nicht, was ihn da geritten hat. Dann bin ich nach Hause gefahren, war so nervös und wollte mich irgendwie ablenken und das Fernsehen gemacht und da lief Radrennen, da habe ich dann fast geschrien. Und hast dir vorgenommen, so etwas mache ich nie wieder. Ach ja, ich weiß nicht. Ich war eigentlich froh, dass ich dieses erste Mal von dem viele Träumen so hinter mir hatte. Ja. Das war mir so lästig. Warst du denn mit diesem Mann dann noch oder Jungen noch eine Weile zusammen? Ja, das war nach einem halben Jahr hatte sich das erledigt. Der war zu der Zeit, war der in Nachsorge. Der war heroinabhängig gewesen. Und das war für ihn eine schwierige Zeit und er war sich relativ sicher, dass er wieder rückfällig wird und wollte mich deswegen so auf der Strecke lassen. Er ist umgezogen und hat mir gar nicht gesagt, dass er umzieht und er wollte mich einfach so auf der Strecke lassen. Gab es denn dann in der Zeit, in der ihr noch zusammen wart, nochmal ein Erlebnis, was ein bisschen angenehmer für dich war als das erste Mal? Oder? Ja, so richtig schönen Sex habe ich mit dem nie gehabt, damals nicht gehabt, aber... es war dann nicht mehr so schlimm, sag ich mal. Es war nicht mehr so unangenehm. Also der schlechteste Sex war der erste Sex. Genau. Und immer wenn du heute Radrennen siehst, musst du daran denken. Nein, mittlerweile nicht mehr. Danke für deinen Anruf, Lisa. Nee, ich habe noch was. Es geht noch weiter. Ah, es geht noch weiter. Ja, und zwar 3 Jahre später habe ich den wieder getroffen. Ja. Und dann haben wir uns wieder öfter gesehen und hatten uns beide sehr verändert und sind tatsächlich nochmal zusammengekommen und hatten dann ganz tollen Sex. Ja, es ist ja wie ein Happy End, wie im Drehbuch. Ja, genau. Ist ja wunderbar. Das hat zwar auch nicht lang gehalten, aber wir hatten schönen Sex. Also er hat das wieder gut gemacht, was er damals angerichtet hat. Ja, doch, auf jeden Fall. Da bin ich jetzt sehr beruhigt, dass du es so noch weitererzählt hast. Das gehörte noch dazu, ja. Ja, jetzt verabschieden wir uns. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, und ich wünsche dir noch viel schönen Sex passend zum Thema. Ich wünsche dir auch sehr viel schönen Sex für dein langes, vor dir hoffentlich liegendes Leben noch. Danke. Tschüss, Eva. Tschüss. Tschüss. Heute geht es bei uns um schlechten Sex. Bei Domian gibt es heute schlechten Sex. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann macht das unter 0800 5678 111. Katja hat angerufen und Katja ist 23 Jahre alt. Hallo Jürgen. Ja, Katja, schönen guten Morgen. Hi, übrigens ein schönes Hemd hast du heute an, ganz neu, das sehe ich. Gefällt es dir? Ja, ja, ganz neu, stimmt? So relativ, ja, stimmt. Ja? Ja. Sehr aufmerksam. Seht ihr sehr gut. So. Dankeschön. Also, zum Thema. Ja. Mein schlimmstes Sexerlebnis, ja? Mhm. Und zwar hatte ich das vor etwa einem halben Jahr und zwar mit einer männlichen Jungfrau. Mit einer männlichen Jungfrau? Ja. Lag es daran, dass dieser Mann Jungfrau noch war, Jungmann noch war? Erstens lag es daran, zweitens lag es auch daran, dass er total gehemmt und schüchtern war. Mhm. Was ist denn genau passiert? Erzähl es uns. Also ich habe ihn kennengelernt durch eine Freundin und die hat dann schon gecheckt, dass ich mich da für ihn interessiere. Mhm. Und die hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass sie weiß, dass er noch Jungfrau ist. Wie alt ist er? Er war damals 23. Mhm. Das hat mich doch schon ein bisschen irritiert, weil er doch ziemlich gut aussah. Mhm. Naja. Aber gut, und ich war dann ziemlich wild drauf, die Erste zu sein, weil ich mir dachte, ja, da kannst du dem noch was beitragen. Mhm. Mhm. Und ich habe ihn dann sozusagen dann zu mir gelockt, ja, unter einem Vorwand. Und wir saßen geschlagene 3 Stunden vor dem Fernseher, er neben mir. Und da lief absolut überhaupt nichts. Ja. Was habt ihr geguckt im Fernsehen? MTV. Einfach nur Musik. 3 Stunden lang? 3 Stunden lang. Ich konnte es nicht glauben, ja. Und hättest du auch du initiativ werden müssen, ne? Ja, ja, aber da kam von ihm überhaupt nichts. Also ich habe zwar schon gemerkt, dass er Interesse hat, ne? Sonst also nicht mal eine kleine Berührung. Gar die nicht. Die Hand aufs Bein legen. Nein. Kleinen Streichler, gar nichts. Nicht. Das hat mich ja auch so irritiert. Das kenne ich eigentlich normalerweise von den Männern gar nicht. 3 Stunden und dann? 3 Stunden, ne? Und dann war es auch dann schon ziemlich spät, ich glaube 1 Uhr nachts. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, also jetzt oder nie, ja? Mhm. Und ich habe dann einfach so mitten im Gespräch einfach seine Hand ergriffen Und er hat sie dann total erschrocken wieder zurückgezogen, hat mich entgeistert angeguckt und hat dann nur gemeint, oh Gott. Oh Gott. Und dann habe ich gesagt, du, also wenn du damit ein Problem hast, dann kannst du gehen. Also ich habe damit kein Problem. Und dann hat er gemeint, nee, ist okay, ja. Und das hätte mich dann schon stutzig machen sollen. Also wir haben angefangen, uns zu küssen. Und ich habe dann gemerkt, er kann überhaupt nicht küssen, ja. Also er hat geküsst wirklich wie ein... Wie ein 12-jähriger Junge, ja, der zum ersten Mal küsst. Jedenfalls, ich habe ihn dann nach langem Hin und Her zu mir ins Schlafzimmer gelockt, ja, gezerrt sozusagen. Er hat am ganzen Körper gezittert. Schwerstarbeit für dich, ne? Ja, wirklich. Also, Er hat gezittert am ganzen Körper, als wir uns ausgezogen haben. Und also man hat schon gemerkt, dass er sehr, sehr ungeschickt war. Aber gut, ich dachte mir, er kann nur noch besser werden. War er denn erregt? Ja, das schon. Das schon. Und naja, gut, als es dann dazu kam, war es auch schon wieder vorbei, ja, bei ihm. Also er ist ganz schnell gekommen? Sofort. Also... Ja, beim ersten Mal, wenn der Arme noch nichts hat. Aber 3 Sekunden. Also länger... Ist es denn zum Kultus gekommen oder ist das schon vorher? Zum Eindringen ist es gekommen. Das war auch alles, ja. Dann war es vorbei, ne? Das Komische war, dass ich das aber gar nicht gecheckt habe, ja. Ich habe nur gedacht, was ist jetzt los? Warum hört er auf einmal auf, ja? Und er drehte sich dann zur Seite und hat dann so an die Decke geschaut und ich sagte dann, ja, was ist los? Gefällt es dir nicht? Nee, tut mir leid, ist schon passiert, ja. Und gut, ich habe mir nichts anmerken lassen, aber ich war doch schon etwas frustriert. Und irgendwie habe ich dann nur den Gedanken gehabt, ich möchte einfach nur, dass er wieder geht, ja. Ich war so frustriert und hätte mir das alles ganz anders vorgestellt. Hat er denn die Nacht noch bei dir geschlafen? Ich glaube, das wollte er, ja. Also er hat sich schon gemütlich gemacht bei mir im Bett. Aber ich hatte wirklich nur den einen Gedanken, ihn loszuwerden. Aber er ist da geblieben? Nee, er ist dann gegangen auf mein Drängen hin. Ah, ja. Ich habe dann gesagt, du, ich muss morgen früh raus und du auch und bin müde und Aber Katja, ich meine, wenn du dich da so drauf einlässt, ne? Wenn du 3 Stunden da sitzt und wartest, zeugt das ja auch von einer gewissen Zähigkeit deinerseits, ne? Ja. Und auch einem Ehrgeiz, das zu schaffen, ne? Ja, das schon, ja. Du hast es geschafft und du warst nicht der Knaller. Ja, ich habe mir das irgendwie auch ganz anders vorgestellt. Ne? Ich habe mir gedacht, dem kannst du noch was beibringen und... Du hast ihm vielleicht auch schon etwas beigebracht, was du nicht so weißt. Und beim nächsten Mal wird ihm das bestimmt auch nicht mehr so schnell passieren. Vielleicht zittert er beim nächsten Mal auch nicht mehr so. Aber es ist nicht jetzt so, dass du dich weiter mit diesem jungen Mann beschäftigen möchtest. Nee, es war dann so, dass er dann noch ab und zu versucht hat, mich zu erreichen und ich ihn dann aber mehr oder weniger so abgewimmelt habe am Telefon. Ich glaube, das hat er dann auch kapiert. Und seitdem, also ich habe jetzt schon seit einem halben Jahr gar keinen Kontakt mehr. Bist du denn so vom Naturell eher diejenige, die gerne so in die Lehrerinnenrolle reinkommt? Kommt drauf an. Also ich habe auch schon eine dominante Seite, muss ich sagen, aber ich lasse mir auch gern was zeigen, ja. Also du könntest auch sehr froh werden, mal mit so einem richtigen Macho und Macker. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Aber nicht nur, ne? Ja. Aber da habe ich mir eben vorgestellt, ne, dem kannst du dann noch richtig was beibringen und der ist dann super beeindruckt. Naja. Jetzt hast du einen jungen Mann entjungfert, das ist doch auch schon mal schön. Ja. Ne? Das geht jetzt auch in die Annalen deiner Sex Biografie ein. Sozusagen. Ist ja auch nicht so schlimm. So muss eine Frau auch mal erfahren, wie das ist. Gut. Katja, danke für deinen Anruf, alles Gute. Bitte. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt kommt als nächstes Richard. Und Richard ist 24 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Richard. Schlechter Sex. Ja, ich habe mich, ich war knapp, also das ist die Geschichte, ich glaube ein Jahr mit meinem Freund zusammen, dem Andreas, und habe mich dann vor 2 Wochen von ihm getrennt. Und zwar der Grund war unser miserables Sexualleben. Wie miserabel warst du? Ja, eigentlich, ich muss sagen, für mich persönlich wäre es durchaus akzeptabel geblieben. Nur für, nur er hat ganz einfach ständig genörgelt in unserem Sexualleben. Also ihm hat überhaupt nichts gepasst, was wir gemacht haben. Was hat er denn vermisst? Wie meinst du das? Ja, hat ihm irgendwas gefehlt oder was hat er kritisiert? Ja, einfach, also grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass also er sehr unerfahren gewesen war. Mhm. Und als wir uns kennengelernt haben, da habe ich ihm erstmal auch gezeigt, was man so, was für Möglichkeiten Liebe also bietet. Mhm. Und dann hat ihm alle möglichen Sachen haben nicht gepasst. Also erstmal, ich kam zu früh, dann war ich, kam ich zu spät, dann kam ich gar nicht. Mhm. Dann hat es ihm zu lange gedauert, dann war es ihm wieder zu kurz. Dann hat es ihn, dann hat er gemeint, ich sei Sex gestört, weil ich eben bestimmte Hygiene Sachen auch haben wollte, ja, dass man sich zum Beispiel mal duscht, bevor man Sex hat und solche Sachen. Mhm. Und mich hat es interessanterweise gar nicht so sehr gestört, nur weil ich habe eigentlich immer gedacht, wenn ich den Typen liebe und weil ich auch mit ihm zusammen sein wollte und wir waren ja fast ein Jahr zusammen, dann wäre mir eigentlich die sexuelle Seite nicht so wichtig gewesen. Mhm. Also der schlechte Sex war für dich deshalb schlecht, weil er ständig am Mäkeln war. Ja, furchtbar. Aber was, hatte ich gar keine Lust mehr. Ja, wie komisch, wenn der dich doch auch gern gehabt hat. Hat er das? Ja, das habe ich nicht verstanden. Vorhin war doch so ein Anrufer, der hat auch, das fand ich sehr bemerkenswert, der hat dann, der doch fremdgegangen ist zu dieser Prostituierten. Und da habe ich mir gedacht, sowas hätte ich mir eigentlich gewünscht. Also nicht, dass ich, also ich halte mich nicht für einen schlechten Liebhaber, ich würde sogar sagen, dass ich also durchaus auch in der Lage bin, also das zu präsentieren, was man vielleicht haben mag, ja. Aber einfach finde ich, dass man die sexuelle Seite so betont, fand ich eigentlich ziemlich schlecht. Und dass man und dass jemand so viel Wert auf Sex legt, dass also dafür wie dann eine Lebenspartnerschaft möglicherweise aufgeht. Also wie du es jetzt beschrieben hast, spricht das nicht sehr dafür, dass er eure Liebe hoch bewertet hat? Denn dann hätte er ja auch Konzessionen eingehen können. Und wie du dich jetzt gerade wiederum auch selbst beschreibst, in deiner Sexualität, so schlimm kann es dann ja gar nicht gewesen sein. Ja, das verstehe ich nicht, weil ich bin dann auch, ja eben, genau daran habe ich eigentlich, bin ich eigentlich immer verzweifelt. Mhm. Vielleicht, letztendlich, Richard, vielleicht hat er dich nicht richtig, hat Andreas dich nicht richtig und genug geliebt. Also ich muss sagen, ich war auch im Januar dann einmal, er hat mich schon so weit gebracht, dass ich also beim Psychiater gelandet bin. Mhm. Also ich war im Januar, war ich zu einem ersten Gespräch, also zu einem Sedierungsgespräch. Mhm. Ich habe mir wirklich nur eingeredet, dass ich dann sexuell möglicherweise gestört bin. Absurd. Man hat mir natürlich permanent gesagt bekommen, dass man verschiedene Sachen falsch macht. Aber du warst nur einmal beim Psychiater. Ja, natürlich. Mhm. Wieso ist der Psychiater hat mir dann gesagt, also was da möglicherweise, dass ich natürlich auch dann natürlich Konzessionen machen muss, aber dass natürlich dann auch auf meinen Partner auf mich angekommen. Wieso ist es jetzt dann, ist es deshalb zum Bruch gegangen? Ja, eigentlich. Und eigentlich ziemlich tragisch. Da leide ich jetzt auch noch ein bisschen drunter, weil er hat auch mit Selbstmord gedroht und also von daher, er hat mir auch immer wieder gesagt, wie sehr er mich liebt und er hat mir immer gesagt, dass er mich, dass er mich mag und wir hatten so eine Zukunft auch. Aber er hat dich verlassen oder du ihn? Also ich muss sagen, ich habe ihn verlassen. Weil du es nicht mehr hast ertragen können? Nein, überhaupt nicht. Ja. Komische Sache, also ich glaube nicht, dass der Mann dich wirklich von Herzen geliebt hat, sonst hätte er die Sexualität nicht so hoch bewertet, glaube ich nicht. Also vielleicht ist es gut, dass es jetzt auch so gekommen ist, Richard. Du leidest noch, klar, das ist auch normal, aber es kommen auch noch gute andere Männer. Ja, natürlich, nur halt schade, wenn man seine sexuelle Seite, und ich denke mir, die Leute, die ihre sexuelle Seite dann so sehr betonen, dann finde ich halt so ein Gegenbeispiel wie vorhin, finde ich natürlich dann wunderschön, dass dann jemand sagt, ich will versuchen, mit einem mir lieben Menschen so zusammen zu sein, auch wenn es vielleicht in einem Bereich nicht klappt, aber ich versuche mal, halt, den zu überwinden. Danke für deinen Anruf. Vielen Dank. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Werner, und Werner ist 56. Ein Mann mit Erfahrung. Hallo Werner. Das kann man sagen. Ja. Werner. Auch ich gucke oft deine Sendung, wenn ich lange arbeite und dies und jenes. Ja. Und ich versuche übrigens seit Anbeginn der Sendung dich zu erreichen. Und Mensch, und heute? Den Sechser im Lotto. und dann beim Thema schlechter Sex, zu dem hast du auch noch was zu erzählen. Ja, mir ist ein Ding passiert, ist allerdings schon etwas länger her. Ja. Ich habe dem Vorredner erzählt. Ich habe mich entsonnen, das war also im Jahr 82. Mhm. Da da war ich mit einer Gruppe meiner damaligen Gesellschaft, also einer Versicherungsgesellschaft, auf einer sogenannten Siegerreise. Ja. Also Vorstand und die Gewinner in Athen. Ja. Unter anderem waren wir in Piräus. Mhm. Da haben wir vom Feinsten gespeist und dies und jenes. Und da habe ich ein Mädel kennengelernt. Es war der Wahnsinn. Ich war also damals 39. Eine Griechin. Eine Griechin. Ja. Es gibt ja dieses, ich bin ein Mädchen aus Piräus, ne? Aber sie war, es war der absolute Wahnsinn. Eine kleine, süße, schlanke. Ja. So einem schwarzen Kleidchen. Ja. Schwarze Haare, ja. Schwarze Augen. Ach, erzähl nicht mehr. Nee, also es war der Wahnsinn. Uns läuft das Wasser im Munde zusammen. Gut, ich habe mich schon von der Gruppe getrennt, also die sind dann mit Taxis und sowas ins Hotel nach Athen gefahren. Ja. Ich bin da geblieben, ich habe mit der, gegessen hatten wir vorher schon, alles von Austern schlürfen, Wein trinken, Sekt, Champagner trinken, tanzen war ich mit ihr. Mhm. Es war der Wahnsinn, gut. Die Einheimischen haben immer süffisant ein bisschen gelächelt. Mhm. Ja gut, für mich war klar, es wird ein Mädchen von Piräus sein, mhm. Ich muss irgendwann bezahlen, ne? Mhm. Mhm. War mir scheißegal. Mhm. Jedenfalls, es war das war sie. Das war sie, also sie war eine Prostituierte. Könnte sein, ja. Ja. Ja, Moment, habe ich gedacht. Hast du gedacht? Selbstverständlich, okay, wahrscheinlich ist so eine Prostituierte, was ja. Weiß. Ist mir scheißegal. So, dann habe ich zu ihr gesagt, ich wohne im Holiday Inn in Athen. Mhm. Piräus, Athen, ja, okay. Also im Taxi geknutscht haben wir schon. Mhm. Im Taxi bin ich hier an die Titten gegangen, mhm. Ganz kleine, süße, feste Titten. Mhm. Angeblich 19, mit Namen Despina, mhm. Also, das heißt auf Deutsch, glaube ich, Hoffnung oder sowas, ne? Ja, Hoffnung heißt das. Ja, es war toll, ne? Ja. An Titten war ich hier im Taxi, wenn ich jetzt zwischen die Beine gehen wollte, hat sie, machen Sie das mal nicht zusammen gemacht. Richard, obwohl wir natürlich das alle gerne hören, machen wir nicht zu detailliert. Ja gut, also erzähl mal weiter, wie die jedenfalls hat sie mir im Taxi eingelutscht, mhm. Taxifahrer hat sich kaputt gelacht, mhm. Und dann sind wir im Holiday Inn angekommen, mhm. In mein Zimmer, wir waren ein bisschen heiß, durchgeschwitzt und sonst was, mhm. In Richtung Dusche. Ich habe mich pudelig nackt ausgezogen, mhm. Habe sie oben entblättert, mhm. Hatte kein BH an und so. Mhm. Ja, das Kleid runter, hat sie bloß noch ein schwarzes Höschen an. Mhm. Ich sah zwar so eine Beule, habe ich gedacht, ne, hoffentlich hat die nicht die Tage oder sowas. Ne? Mhm. Ja, und macht das Kleid da rein und habe ich einen Schwanz in der Hand. Ne? Beim Stichwort Beule dachte ich natürlich jetzt. Ist ich mein Leben in der Hand gehabt, da draußen in meinem eigenen, ja. Ein transsexueller Mensch. Ja, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja, und da? Ja. Aber sie sich enttäuscht und ernüchtert und so. Und tut mir leid, ich habe dann den, was soll ich jetzt sagen, das Mädel oder den armen Kerl, ein Fraß genommen und so wie sie oder wie er war. Aus dem Hotel raus in den Fahrstuhl, runter in Rezeption und einen Tritt in den Arsch und weg war es und so. Das war mein Erlebnis. Ein Tritt in den Arsch? Ja, so ungefähr, ja. Mhm. Also nicht ganz brutal, aber das, also, mein Gott, da hatte ich mich da 6, 7, 8 Stunden aufgebaut ohne Ende. Und sehr viel Vorspiel geknutscht und angefasst und. Und im Taxi hat sie mir einen, also ja, muss ich jetzt sagen, da schäme ich mich bis heute für. Naja. Hat sie mir. Ein gelutscht, das war der absolute Wahnsinn. Werner, da ist man gar nicht vor gefeit, ne? Es gibt so hochattraktive transsexuelle Menschen, ja. Die dann wie Frauen aussehen, also jetzt in der Rolle jetzt. Niemals. Ja. Aber es war nicht, ich habe auch schon Geschichten gehört hier in der Sendung, wo die Männer dann gesagt haben, naja, okay, egal, ich mach's dann halt auch mit diesen Menschen. Das wäre für dich nicht... Lieber Domian, wenn dir das passiert wäre, hättest du Hurra geschrien, ich nicht, ne? Also tut mir leid, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich Hurra geschrien hätte, sowas habe ich auch nicht erlebt. Da bin ich mir auch nicht sicher, wie ich da reagieren würde. Du hast so reagiert, das war für dich ein sehr schlechtes Sexerlebnis. Ja. Und deswegen passt es zu dem Thema, absolut. Das schlechteste Sex in meinem Leben. Und die Sendung ist zu Ende und du hast es noch ganz genau erzählen können, es ist wunderbar. Ich wünsche dir so etwas nie wieder, lieber Werner. Hat mir auch nie mehr passieren. Okay, alles Gute, tschüss. Ja, dir auch, tschüss. Danke, tschüss. In der Technik heute Nacht Jeanette Krause. Ich wünsche euch, sofern ihr noch in den Genuss kommen solltet, natürlich jetzt keinen schlechten Sex, sondern sehr schönen Sex, sehr guten Sex. Eine gute Nacht, bis morgen, 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bis dahin, bye bye, ciao.